Sinnlichkeit zu Tat. Der du stand fest an Deutschlands Seite, immer da und aller Ort. Kraftverleiher warst im Streite, Spender tiefen Weisheitswort. Mir von einem Blut geboren, Gott der Deutschen. Vater Gott und Vater Herr.